Hallo Savas, ich bin noch nicht tot. Roadboy Number One Cappuccino. Ich hörte Plutsch, mein Schwanz, und dachte, es war ein Idiot. Doch war dann positiv beeindruckt von jetzt bist du fettes Brot, dem Wolf, Alexei und MC Ren, yo. Genau wie Echo, aber warum Cappuccino? Legal auf MC, wo alle sich ziehen. So läuft das wohl unten in Hip-Hop Berlin. Oh, hört genau hin, ich mach kein Megabeat. Aber Cappuccino tot, negativ. Hier liegt echt jeder schief, nicht nur cool zerwascht. Ich sitz immer noch im Studio, Stuhl und Hass. Schreibe Texte für Mutti, Omi, Freunde und Weiber. Für Hauptschulabgänger, für Fans und für Neider. Leider ohne Deal, aber Melovini. Mach ich Rap, Jazz, Reggae und auch LOV. Ich weiß nicht, was du hast. Hey, in meiner Gegend mögen die Leute mich trotz, du fehlst mir oder Regen mögen. Ich höre die Tracks und muss mich dafür nicht schämen. Ich war jung, brauchte Geld und wusste, wie ich's mir nehme. Ich seh noch das Gesicht meiner Mutter. Erst ein Apfel und ein Ei und plötzlich riecht die Futter. Es war alles in Butter, doch dann kam sie von der Plattenfirma und sagte, Cappuccino, du hör mal, wir bräuchten jetzt ein Album mit 10 Balladen. Aber ich sagte, fuck you, den kannst du haben. Zeigte den Mittelfinger, verlor den Deal. Doch bei 10 Balladen sind es mir 8 zu viel. Ehrlich, so viele Frauen kicken nicht mal ich. Ach und Sina, wenn, dann schick ich dich auf den Strich. Sprich so viel zu meiner Solo-Karriere. Erstmal Schluss mit lustig, nix mit Plattenpremiere. Doch ich wäre nicht Camo, hätte ich nicht einen B-Plan. Alter, mich gibt schon seit über 10 Jahren. Und nur, dass die Leute mich jetzt weniger gesehen haben, heißt noch nicht, ich wäre ideenarm, verstehst du? Ich bin ein Typ, der den Biss nie verliert. Bin zu diszipliniert, hab den Mist hier studiert. Es ist nie passiert, dass ich den Takt verlor. Du willst, dass ich sterbe, na dann mach mal vor. Doch ich war hier, bin hier, bleib hier, schreib hier, zeig dir Braunschweig, wir machen's gleich hier. Seid ihr bekloppt, mich lebendig zu begraben? Ich mein, für so'n Text hier verschwendig ein Abend. Ich könnte ficken, Fernsehen, mich richtig vollfressen. Stattdessen schieb ich Optik unter Sachen, die mich stressen. Hey, das kannst du vergessen, ich weiß, ob du jetzt gedacht hast, dass du sieben MCs in einer Leitung gebracht hast. Fehlanzeige, einer überlebt. Ich mach einen Track, weil ich nicht zweimal drüber red. Was ihr alle übersehen, ich rap auf eigene Beats. Hab ne eigene Firma, mache eigenen Keys. Das läuft zwar eigentlich mies, doch nicht so mies, dass ich tot bin. Wer das wirklich glaubt, ist ein Idiot oder Idiotin. Capo float in allen Styles, auf deiner Fete, so wie einst mal an der Trompete. Du checkst nicht, was geht, ne? Auch egal, ich bin auf jeden Fall wach. Und bei so'n beschissenen Diss mach ich auf jeden Macher. Du hast mein Segen zerwascht, Echo auf jeden geklatscht. Aber ich steh nicht auf die Art, wie du mein Leben betatscht. Alter, ich red kein Quatsch, mich lassen alle gedisst. Ob nur A sagt, B sagt, die Specialist. Ich hab nen Special Diss in einem Special Mix mit einem Special Tricks, doch das bringt Special Nix. Ihr wollt mich 6 feet deep, aber ich mix mit Beat. Schreib die Lyrics auf Weed und schick es fix zur MC. Alter, ich sterbe nie, davon kannst du mal ausgehen. Bleib auch noch im Haus, wenn alle gleichzeitig rausgehen. Bleib du King of Rap, schreib, ich bin wack. Vielleicht hast du recht, Mann, vielleicht bin ich dreck. Ey, vielleicht bin ich schlecht, so schlecht wie's nur geht. Aber du wirst dich dran ändern, dass ich weiterlebe. Keine Chance, ich schreibe Songs, auch wenn sie kaum noch wer wahrnimmt. Und du schreib lieber wieder Sachen, die wirklich wahr sind. Ich frag mich, ob das echte Freunde in den USA sind. Oder ob 50 die Kohle checkt oder bar nimmt. Wenn der Vorhang fällt, dann sieh hinter die Kulissen. Und alles, was ich sehe, sind nur Kinder, die sich dissen. Ich find euch auch beschissen, aber das wollt ihr ja nicht wissen. Doch dich heute in mein Kissen, hätte mein Blackbook zerrissen. Aber ich hab mich festgebissen und ich lass nicht los. Savas, du bist groß, ey, was hast du nur bloß? Du verpasst meine Shows, meine krassesten Flows. Aber sagst, ich sei tot, so wie Rudolf Mooshammer. Falsch, ich bin nicht tot und nicht cool. Bin lang nicht der King, aber mindestens cool. Bin mehr old als cool, aber krieg ihn noch hoch. Und die paar Lines ohne Hook, Mann, die kick ich noch so. Cappuccino ist ein echter MC. Frag doch mal Tachi von der Fresh Family. Abi, der sagt ja auch, ich bin Arkadasch. Und wir beide wissen, ich hab jetzt keine Wahl, Savas. Ey, ich muss was tun, also hier mein Lebenszeichen. Ich weiß, du wirst mich nicht aus deiner Rede streichen. Doch nicht mit denen zu vergleichen, die du sonst noch bist. Ist so unakzeptabel wie ein Frums mit Riss. Und auch wenn die an einem Schluss verrecken, du kannst machen, was du willst. Mir verlierst du nicht die Lust am Rappen. Das musst du checken, ey, ich will ja nicht hart sein. Aber du schreibst nichts auf meinen Grabstein. Du bist ein Dichter und Denker und nicht mein Richter und Henker. Das ist für mich nicht mal denkbar. Ich denk grad nur noch, Moment mal, ich sterb an Lungenkrebs. Vielleicht auch an einer Säuferleber, aber garantiert nicht an eurer Feder. Hört das jeder? Das ist mein Update, zieht euch die Version. Für jeden, der da meint, ich sei nicht lieber Mikrofon. Für alle, die dachten, dass ihr mich nie wieder seht. Wenn ich tot war, zerwas mich gerade wiederbelebt. Ich habe Liebe gesehen, aber ich erntete Hass. Ich habe Fehler gemacht, doch daraus lernte ich was. Ich hab die Fresse gehalten und war's noch so schlimm. Bis zum 7.2.2005. Da dachte sich der Freund von Mel, heute stirbt Cappuccino mal ganz offiziell. Du hast gehofft, geh schnell, aber das lass ich nicht zu. Und dass ich ständig am Kiffen bin, heißt nicht, dass ich nichts tu. Ey, du bist nicht mein Lehrer, cool Savas. Denn schon damals hab ich jede Art von Schule gehasst. Und auch wenn man bei dir von einem sprachlichen Wunder spricht, du gibst mir keinen Nachhilfeunterricht. Ich will, dass ihr das hört und jeder Spinner weiß. Ich bin nicht die deutsche Version von Vanilleeis. Aber bleib mir von der Pelle mit dem Killerscheiß, weil ich Punchlines wie der Thriller aus Manila schmeiß. Ey, ich bin nicht der Wolf, nicht Echo, nicht das Brot, nicht Alexei oder René. Vielleicht sind sie ja tot, doch Capo float, darum lebe ich ewig. Niemand versteht mich, rede ich Chinesisch. Ich weiß, du bist der Meinung, ich reime zu stumpf. Doch mach dir keine Sorgen um meine Zukunft. Mich bringt weder dein Geschrei noch dein Groove um. Fällt du dein Urteil, ich geh in Berufung.